Die Ringvorlesung wird eben aufgezeichnet und zwar von dem wunderbaren Podcast-Kombinat, das heute in der Person von Frank hier ist. Und die sind eben so nett und nehmen die Vorträge auf, wenn das für die Vortragenden in Ordnung ist, und stellen es dann auf die Homepage, also so, dass man das irgendwie nachhören kann. Oder die Leute, die sich von dem Regen abschollen haben lassen, die können das dann nachhören, oder Leute, die heute keine Zeit haben. Okay, also ich möchte jetzt so einen kurzen einführenden Vortrag machen, und der ist so ein bisschen aufgeteilt, wo es eben im ersten Teil um die Frage von dem Verhältnis von moderner Gesellschaft und Wissen und modernem Verständnis, also Verständnis von Geschlechtlichkeit geht, und also so quasi auf einer Herrschaftsebene, wenn man so will. Und im zweiten Teil geht es dann irgendwie um die Interventionen aus der feministischen Wissenschaft in diese hegemonialen Konstruktionen von Wissen und Geschlecht. Genau, und dann ganz zum Schluss wollte ich noch einen kurzen Ausblick geben auf die Ringvorlesung, aber das schauen wir mal, ob sich das noch ausgeht, weil wenn nicht, dann können Sie sich alle diese grünen Flyer mitnehmen, und es ist ja auch viel plakatiert, und Sie wissen ja eigentlich, wer wann hier vorträgt. Okay, also erster Teil. Also mit der Etablierung der westlichen, bürgerlichen, kapitalistischen, modernen Gesellschaft im 18. Jahrhundert wandelt sich auch ganz fundamental das Verständnis von Geschlecht oder das Wissen über Geschlecht. Das haben viele feministische Historikerinnen gezeigt, und ich möchte mich da zu Beginn auf Thomas Laqueur beziehen. Thomas Laqueur hat in seiner historischen Studie Auf den Leib geschrieben, so heißt das Buch, dargelegt, dass von der Antike bis ungefähr ins 17. oder Ende des 17. Jahrhunderts eine Vorstellung von Geschlecht vorherrschend war, die als ein Geschlechtsmodell bezeichnet hat. Das heißt, in diesem ein Geschlechtsmodell ist eben die Vorstellung, dass es nur ein Geschlecht gibt, und dass Frauen und Männer so quasi eigentlich ein Geschlecht sind, und dass Frauen eigentlich Männer sind, die lediglich unvollständig geblieben waren. Das heißt, ein Mangel an Hitze bewirkt eben bei Frauen, dass ihre Genitalien im Inneren des Körpers blieben und äußerlich nicht sichtbar waren. Also das war irgendwie das hegemoniale Denkmodell. Darüber hinaus zeigt Laqueur auch auf, dass in diesem Eingeschlechtermodell all das, was wir heute als Wahrzeichen unter Anführungszeichen von Geschlecht wahrnehmen, also beispielsweise die Brüste oder so, dass all das bis zum 18. Jahrhundert eigentlich gar nicht so geschlechtsspezifisch gedacht war, wie wir das heute denken. Und ich habe da genau ein Zitat mitgebracht von Laqueur, eben aus dem Auf den Leib geschrieben. Unzählige Berichte über Männer gibt es, von denen es heißt, dass sie Milch gaben, und Bilder vom Jesusknaben mit Brüsten. Aus Mädchen konnten Jungen werden, und Männer, die allzu häufig mit Frauen zusammen waren, konnten die Härte und Bestimmtheit ihrer perfekteren Körper verlieren und in die Verweiblichung regredieren. Also das ist so quasi die Vorstellung, dass es eben so quasi auf, also dass Weiblichkeit und Männlichkeit nicht wesenhaft konträr ist, sondern eben graduell verschieden. Ne? Also eben, wenn Männer zu häufig mit Frauen zusammen wären, dann können die so quasi nach unten rutschen. Ne? Also was schon klar war, dass es auch da eine Hierarchisierung gibt, aber es ist eine andere Vorstellung von Geschlecht, wenn das so quasi, also in diesem Eingeschlechtermodell, als dann das, was sich mit der Moderne durchsetzen wird. Das heißt, nochmal ein Zitat von Laqueur: Ein Mann oder eine Frau zu sein, hieß in der Vormoderne einen sozialen Rang, einen Platz in der Gesellschaft zu haben und eine kulturelle Rolle wahrzunehmen, nicht jedoch die eine oder andere zweier organisch unvergleichlicher Ausprägungen des Sexus zu sein. Anders gesagt, vor dem 17. Jahrhundert war der Sexus noch eine soziologische und keine ontologische Kategorie. Also das heißt, eben was ich vorher gesagt habe, es war schon klar, dass es da eine Hierarchie gab und dass eben Frauen die schlechter entwickelten Männer waren, aber nochmal, die Vorstellung war so quasi, der Körper ist eigentlich der gleiche, und eben bei den einen funktioniert halt irgendwas nicht so ganz so toll, weil irgendwie wegen Mangel aus Hitze oder wie auch immer, aber und so, ne? Demgegenüber setzt sich mit der Moderne das durch, was Laqueur das Zweigeschlechtermodell nennt. In diesem Zweigeschlechtermodell sind Subjekte eben wesenhaft und natürlicherweise als Konträre gedacht. Das heißt, Geschlecht wird als etwas gedacht, das von Geburt an und zeitlebens entweder weiblich oder männlich ist. Und Weiblichkeit und Männlichkeit werden dabei eben als wesenhaft verschieden gefasst. Wobei eben der Körper so quasi als Garant wird oder eben als Wahrzeichen gesehen wird, wo man eben diese wesenhafte Verschiedenheit ablesen kann. Ja, das ist leider so blöd mit den Folien, das ist, braucht ein bisschen. Okay, also jetzt ein Zitat von Gisa Lindemann, die eben diese Vorstellung von diesem Zweigeschlechtermodell wie folgt zusammenfasst. Erstens, eine Person gehört einem und nur einem Geschlecht an. Zweitens, eine Person gehört einem Geschlecht ein ganzes Leben an. Und drittens, das Geschlecht hat eine körperliche Basis. Das heißt, wenn eine Person in einem Geschlecht lebt, darf ihr Körper nicht dem des anderen Geschlechts ähnlicher sein als dem Geschlecht, in dem sie lebt. Das heißt, diese rigide, dichotome Zweigeschlechtlichkeit von diesen zwei Natur, also wesenhaft verschiedenen Körpern entsteht eben erst mit diesem modernen Zweigeschlechtermodell. Und das heißt auch, dass mit dieser neuen Deutung oder diesem neuen Wissen von Geschlecht Frauen und Männer eben nicht nur bezogen auf spezifische körperliche Regionen, eben wie beispielsweise die Brüste oder die Genitalien oder verschiedene Funktionen, also eben die einen können gebären und die anderen nicht, also dass es nicht nur bezogen auf diese spezifischen Regionen und Funktionen unterschieden wurden, sondern dass Frauen und Männer fortan als insgesamt wesenhaft unterschiedlich galten. Der Unterschied galt eben nicht, also war nicht ein gradueller, sondern eben ein qualitativ differenter. Und zentral, genau, und da ist so quasi die Wurzel, wo dann die Biologie zum Schicksal wird, weil das ist so quasi, also das ist, es gibt nur diese Frauen- und Männer-Schiene und dazwischen gibt es nichts und da kann auch niemand irgendwie von Weiblichkeit, von der Männlichkeit in die Weiblichkeit regredieren oder so, wie wir vorher gelesen haben. Okay, mit der Moderne verändert sich aber nicht nur irgendwie das Wissen über Geschlecht oder die Vorstellung, was überhaupt Geschlecht und Geschlechterdifferenz ist, sondern was sich auch noch verändert, ist die Begründung für diese Geschlechterdifferenz. Also wenn Sie überlegen, Moderne, Säkularisierung, oder? Also da ist eben der Körper nicht mehr einfach nur so ein Abbild von einer göttlichen Ordnung, die halt einfach mal so da ist, da kann man auch nichts machen oder so, sondern Aufklärung, Moderne, Säkularisierung. Plötzlich wird, und also nicht plötzlich, langsam, irgendwie über viele Jahre hindurch, verändert sich eben deshalb auch irgendwie diese Begründung der Geschlechterunterschiede. Das war eben, ist eben nicht mehr irgendwie jetzt rekurrierbar auf eine göttliche Ordnung, sondern der Körper wird mit der Moderne zu einem erkennbaren oder zu einer erkennbaren und dekodierbaren Einheit und zugleich auch zu einer Quelle von Wissen und Wahrheit. Für dieses neue Verständnis von Geschlecht ist eben klarerweise sind eben die aufkommenden modernen Wissenschaften und ganz besonders eben die Medizin von zentraler Bedeutung. Weil eben die Medizin auch mit der Moderne eben überhaupt erst zu sowas wie einer exakten Wissenschaft wird, die den Körper eben in einer bis dahin noch nie dagewesenen Weise erst in seinem wahren Sein erkennen kann. Das heißt eben, die moderne Medizin macht überhaupt erst den Körper zu sowas wie einem ultimativen Zeichen. Und da waren eben ganz besonders anatomische Studien wichtig, eben die dann so quasi diese Wahrheit aus dem Körper heraus gefiltert haben. Und wichtig ist auch zu, im Kopf zu behalten, dass diese anatomischen Studien bis ins 15. Jahrhundert überhaupt streng verboten waren und bis ins 19. Jahrhundert eigentlich nur unter sehr strengen Auflagen durchgeführt wurden. Und da, also ab dem 19. Jahrhundert so quasi sind diese anatomischen Studien und die Medizin eben zu einer ganz stark Quelle von Wahrheit, wenn es um die Frage, also wenn es um das Wissen von Körper geht. Und eben ganz klar, die Medizin, wenn sie auf ihrer Suche nach dem wahren Körper und überhaupt oder nach der Wahrheit in den Körpern, interessiert sich natürlich besonders für die Geschlechterdifferenz und eben auch, also überhaupt für alle Differenzen, die da in der Zeit irgendwie aktuell waren, eben die Differenz zwischen Mann und Frau, die Differenz zwischen Schwarz und Weiß und die Differenz zwischen heterosexuell und homosexuell. Also überall da sieht man irre viel Bemühungen, um diese Differenz so quasi als Wahrheit heraus, aus den Körpern heraus zu destillieren. Claudia Honiger schreibt eben auch, das ist auch eine feministische Historikerin, die macht eben, also betont eben auch, dass diese Begründungsversuche dieser Geschlechterdifferenz oder, Klammer auf, überhaupt aller Differenzen, die da irgendwie plötzlich so bedeutsam werden, ganz stark eben verwissenschaftlicht werden. Interessant ist aber auch in diesem ganzen riesengroßen Prozedere von Verwissenschaftlichung, dass es da eigentlich, dass sich da sowas wie eine weibliche Sonderanthropologie herausbildet, wie Honegger das auch nennt. Was heißt das? Das heißt eben, dass in diesen ganzen Suchen nach dieser, also, oder in diesen ganzen Suchbewegungen nach den Differenzen wird eigentlich immer irgendwie auf die Abweichung fokussiert. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Abhandlungen in der Medizin, die sich über den Frauenkörper und über die Gebärmutter und über alle möglichen kleinsten Kleinigkeiten der Frauen, Frauen der Frauen Sorgen machen, während irgendwie die Männer mit ihren Körpern so quasi die unsichtbare Norm bleiben. Und da sieht man eben auch parallel dazu, es gibt eben ganz viele natürlich furchtbar rassistische Untersuchungen an nicht weißen Menschen, wo eben genau, also während so quasi das, der weiße Körper auch der unmarkierte geblieben ist. Ute Frevert macht auch irgendwie da, also die hat mal so eine Analyse gemacht über wie Geschlechterdifferenzen in Nachschlagewerken produziert werden und schreibt da eben, dass man da sehen kann, dass im 18. Jahrhundert, Zitat jetzt Frevert, Artikel über das Weib unter Anführungszeichen oder das Frauenzimmer auch unter Anführungszeichen sehr viel größeren Raum einnehmen als solche über den Mann. Diese Tendenz verstärkt sich im 19. Jahrhundert, bis der Mann endlich ganz aus den Nachschlagewerken verschwindet. Also jetzt, wenn man so ein Zwischenfazit macht, also mit der Moderne setzt sich eben dieses Zwei-Geschlechter-Modell durch. Das heißt, Geschlechter sind wesenhaft und völlig konträr verschieden. Und vielleicht, wenn Sie sich erinnern, also so viel wird sich da, glaube ich, auch nichts verändert haben, aber ich erinnere mich diese Biologiebücher in der Schule, oder wo dann irgendwie so der weibliche Körper und der männliche Körper war. Das war ja nicht irgendwie, dass da 2 Quadratzentimeter bei der Person und 2 Quadratzentimeter bei der anderen Person unterschiedlich waren, sondern die sind insgesamt, oder? Also vom ganzen Körperbau sind die insgesamt völlig verschieden. Also eben, es setzt sich das Zwei-Geschlechter-Modell durch. Erstens und zweitens einmal wird der Körper so quasi zu einer Quelle von Wahrheit, die man eben herausdestillieren kann über eben wissenschaftliches Wissen. Was ich jetzt so im Folgenden kurz anskizzieren möchte, ist eben, dass dieses Wissen, das haben Sie, glaube ich, auch so ein bisschen, irgendeine Gruppe hat das so ein bisschen angetupft in der Gruppenarbeit, dass genau dieses Wissen zur Voraussetzung wird, dass sich überhaupt die moderne gesellschaftliche Ordnung so durchsetzen konnte, wie sie sich eben durchgesetzt hat. Und ich möchte da eben einerseits auf die Frage der Grenzziehung von öffentlich-privat und auf der anderen Seite auf die Frage der Arbeitsteilung ganz kurz zu sprechen kommen. Also erstens Öffentlichkeit oder Grenzziehung von Öffentlichkeit und Privatheit und das moderne Wissen von diesem Zweigeschlechtermodell. Die moderne Öffentlichkeit, wie sie sich ja in europäischen Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert herausgebildet hat, stellt ja erstmal so einen kritischen Gegenentwurf zu einer repräsentativen Öffentlichkeit, wie sie eben für feudale Gesellschaften charakteristisch war, dar. Diese Öffentlichkeit war eben zuerst eine literarische und erst in einem zweiten Schritt wurde diese Öffentlichkeit, also übernahm diese Öffentlichkeit immer mehr politische Funktionen. Also zuerst das kritische politische öffentliche Meinung und dann später hat sich das eben auch noch auf Gerichte und das Parlament ausgeweitet. Parallel zu dieser Politisierung dieser Öffentlichkeit lässt sich eben auch sehen, dass eine neue Vorstellung oder dass das, was als Privatheit gilt, dass auch das neu als neuer Bereich des Intimen und der Familie definiert wird. Damit setzt sich eben zunehmend eine Vorstellung durch, dass das Öffentliche politisch ist und das Private eben als naturhaft und als vorpolitisch gilt. Öffentlichkeit wurde eben als allgemein, als rational und apersonell konzipiert, während eben die Privatheit, die Sphäre des Natürlichen, der Emotionen, von Beziehungen, von Familie, von Sexualität und so weiter und so fort umfasste. Was man jetzt sehen kann, ist, dass eben sobald diese bürgerliche Öffentlichkeit eine politische Öffentlichkeit wird, also so quasi aus dieser literarischen Öffentlichkeit, wo es ja auch ganz viele Salons gegeben hat und wo auch oft irgendwie Frauen da irgendwie diese Salons geführt haben, also sobald so quasi diese moderne Öffentlichkeit politisch wird, kommt es auch zu einer Maskulinisierung. Eben, weil in diesen literarischen Vorformen der Öffentlichkeit haben Frauen da irgendwie auch noch eine größere Rolle gespielt. Aber sobald die Öffentlichkeit dann eine politische Öffentlichkeit wird, ist es dann nur noch eine Öffentlichkeit der Bürger. Ne? Und eine ganz wesentliche Quelle für diesen Ausschluss von Frauen liefern eben genau diese modernen Vorstellungen von Geschlecht, die eben Männlichkeit mit Vernunft und Weiblichkeit mit Natur identifizieren. Wie das dann aussieht, habe ich Ihnen nur so an 2 Zitaten mitgebracht. Das ist das, was Hegel sagt. Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. Frauen können wohl gebildet sein, aber für die höheren Wissenschaften, die Philosophie und gewissen Produktionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern, sind sie nicht gemacht. Frauen können Einfälle, Geschmack, Zierlichkeit haben, aber das Ideale haben sie nicht. Nicht umso viel besser ist Jean-Jacques Rousseau, der was zum Ausdruck bringt, worauf ich gleich zurückkomme. Der Mann ist nur in gewissen Augenblicken Mann, die Frau ist ihr ganzes Leben lang Frau. Alles erinnert sie ohne Unterlass an ihr Geschlecht. Also eben, das ist nochmal so diese Gleichsetzung, oder Frau ist Geschlecht und Mann ist so quasi irgendwie, Mann ist erstmal Mensch und ganz selten wird er daran erinnert, dass er auch ein Mann ist, aber eben die Frau ist vor allem wegen ihres Körpers, vor allem wegen dieser ganzen Menstruationsgeschichte und vor allem wegen des Uterus und der so quasi ununterbrochen droht, das Gehirn und überhaupt die gesamte Frau in Besitz zu nehmen, wird sie überhaupt ununterbrochen irgendwie an dieses furchtbare Geschlecht erinnert. Okay, also diese Vorstellung da ist für diese Grenzziehung von Öffentlichkeit und Privatheit in zweierlei Hinsicht eine notwendige Bedingung. Erstens wurde eben durch diese Vorstellung von vergeschlechtlichten Körpern oder von Weiblichkeit und Männlichkeit der Ausschluss von Frauen aus der politischen Öffentlichkeit legitimiert, oder? Ich meine, es ist klar, wenn jemand ununterbrochen irgendwie eigentlich quasi nicht zurechnungsfähig ist, weil man nicht weiß, was dieser Körper schon wieder macht, mit dieser Person möchte man natürlich nicht irgendwie in einer rationalen Öffentlichkeit sich über die allgemeinen Dinge verständigen. Und andererseits ist Geschlecht so quasi auch konstitutiv in diese Vorstellung von moderner Öffentlichkeit oder von der Grenzziehung von Öffentlichkeit und Privatheit eingelagert, weil eben durch diese wesenhaft konträren, also durch diese Männlichkeit hier und Weiblichkeit hier als konträre Pole gelingt es überhaupt erst sowas, so eine Grenzziehung so quasi zu vereindeutigen und auch aufrechtzuerhalten, oder? Indem ich sage, die einen sind so quasi dafür zuständig, die Rationalität und das allgemeine Gut und Wohl in die Welt zu bringen und die anderen sind halt für die kleinen Dinge zu Hause irgendwie zuständig, gelingt das eben überhaupt erst, diese Grenzziehung abzusichern und zu legitimieren. Okay, dann zweiter Aspekt, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung oder sagen wir moderne Arbeitsteilung. Eng verbunden mit der Grenzziehung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit ist eben auch die moderne geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, da sich hier doch auffallende Parallelen in den Legitimationsfiguren wiederfinden. Also mit der Verbreitung der modernen Gesellschaft kommt es eben auch dazu, dass sich die kapitalistische Produktionsweise verbreitet und dadurch werden eben die Bereiche der Produktion und die Bereiche der Reproduktion getrennt und werden eben fortan komplementär und hierarchisch angeordnet und funktionieren auch nach anderen Logiken. Ne? Also die Produktionsarbeit ist eine Entfremde der Arbeit und die Reproduktionsarbeit soll das eben gerade nicht sein. Ne? Also die Produktionsarbeit funktioniert eben nach anderen Erfordernissen und also das wissen Sie ja alles. Ne? Okay, und auch klar, auch das ist keine Überraschung, dass die Lohnarbeit natürlich durch den Arbeitsvertrag geregelt wird, während der Reproduktionsbereich eben als Hausarbeit oder als Arbeit aus Liebe geregelt wird. Wichtig ist jetzt auch, dass mit dieser Trennung von Produktion und Reproduktionsbereich sich auch die Aufgabenbereiche innerhalb des Hauses verändern. Da kommt es nämlich, also die Gisela Bock und die Barbara Duden haben das in dem wunderschönen Aufsatz Arbeit aus Liebe, heißt der, glaube ich, oder? Ja. Ich will, oder? La, la, la, la. Genau, er heißt Arbeit aus Liebe und dann Liebe aus Arbeit oder so irgendwas. Aber genau, ich werde mir nie die Titel merken. Egal, auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Aufsatz, weil da drinnen eben gezeigt wird, wie die feudale Hausgemeinschaft sich eben immer mehr auflöst und eben überhaupt sowas wie diese moderne Privatheit und die moderne Familie entsteht. Und damit, genau, da kommt eben einerseits dazu, dass sowas wie diese Mutterrolle überhaupt sich herausbildet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Kindheit in der Vormoderne ja überhaupt nicht eine eigenständige, also das gab es nicht als eigenständige Phase, oder? Also Kinder waren einfach kleine Erwachsene und sie waren kleiner und sie mussten vielleicht ein bisschen mehr schlafen oder konnten das auch, wenn sie Glück hatten, aber sonst waren die eigentlich genauso irgendwie wie Erwachsene. Also diese ganze Vorstellung, dass man irgendwie frühkindliche Tralala-Erfahrungen macht und Bindungen und wie auch immer und dass man irgendwie Schlaflieder braucht und besorgt werden muss und all diese Dinge oder so, das bildet sich mit der Moderne erst heraus. Und zum Glück bildet sich eben auch gleichzeitig da diese wunderbare Vorstellung von Weiblichkeit heraus, die genau für diese Dinge quasi wie gemacht scheint, oder? Also weil die Frauen sind eben nochmal qua Körperlichkeit für diese Erziehungspraktiken und für dieses mütterliche Eingehen und für diese ganzen Tätigkeiten, die angeblich Sanftheit und Passivität und Geduld und Freundlichkeit verlangen, das scheint so quasi ja wie aus der Natur der Frau ableitbar. Das ist so das eine. Das andere ist überhaupt, dass diese Vorstellung von Hausarbeit sich natürlich auch erst mit der Moderne neu herausbildet. Und was hier eben Bock und Duden aufzeigen, ist, dass es eben nicht als Arbeit gilt, sondern eben eine Arbeit aus Liebe ist, wie sie das bezeichnen. Hausarbeit galt eben als schöne Handlung, unter Anführungszeichen, und jetzt zitiere ich Bock und Duden, sollte direkt aus der Natur der Frau entspringen. Einer Natur, unter Anführungszeichen, die deutlich triebverzichtende, unterwürfige Züge trägt und unmittelbar bis in die Formulierungen hinein identisch ist mit den Attributen von Häuslichkeit, die, abgegrenzt von der als feindlich begriffenen Außenwelt, ein Leben in Sittsamkeit, Stille, Abgeschiedenheit bedeutet. Genau, ich habe da auch noch so ein paar Zitate mitgebracht. Das ist eben jetzt auch nochmal zitiert nach der Ute Frevert aus der deutschen Enzyklopädie. Der Mann, welcher von Natur mehr Stärke hat, ist geschickt zu harter Arbeit und Feldverrichtungen, sowie die Frau zu ruhigen Beschäftigungen und besonders zur Pflegung der Kinder. Der Mann hat mehr Tätigkeit und Feuer als das Weib, er ist kühn und stark und schickt sich zu einem Beschützer, da im Gegenteil die Frau, welche zart und furchtsam ist, eines Schutzes bedarf. Der Mann, seiner Stärkung sich bewusst, wird von Natur zum Regieren getrieben, dahingegen die Frau, welche ihre Schwäche kennt, zum Gehorsam geneigt ist. Das weibliche Geschlecht ist der Regel nach seiner Bestimmung zur Fortpflanzung der Menschen gemäß reizbarer, schwächlicher, geschmeidiger als das männliche. Dem Manne gehören Kraft und Tat, das Weib ist stärker im Ertragen, sagt Jakob Friedrich Fries 1820. Und das Letzte, was ich Ihnen noch zeigen wollte, weil dann ist es auch schon genug. Bei uns arbeiten die Männer und die Frauen tun nichts. Das ist auch ein Zitat nach Bock und Duden, die das nur eine französische Zeitung nennen von 1786. Aber das ist eben genau dieses, die Vorstellung, dass so quasi die Produktionsarbeit, das ist irgendwie die Arbeit und die Arbeit aus Liebe ist eben, also Hausarbeit ist ja so quasi im besten Fall das, was man nie sieht. Ne? Also genau, also das ist so quasi keine Arbeit. Okay, also mit der Moderne etabliert sich eben so quasi folgendes Dreieck. Also einerseits wird eben diese Geschlechterdifferenz durch die Medizin vor allem als naturgegebene Wahrheit begründbar. Zweitens wird eben diese Geschlechterdifferenz zur Legitimation des Ausstoßes von Frauen, also aus der Öffentlichkeit beispielsweise, aus der Politik, lange Zeit auch überhaupt aus dem Staatsbürgerinnenstatus. Es wird zur Legitimation von Ausbeutung von Frauen, eben durch dieses seltsame Konstrukt der Arbeit aus Liebe, oder kurz zur Legitimation von hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Drittens wird aber genau durch diese Weise, durch die Naturalisierung der Körper, auch die gesellschaftliche Ordnung naturalisiert. Ne? Das ist ja so quasi der Clou dran, oder? Wenn ich so quasi alle diese Bestimmungen unter Anführungszeichen aus den Körpern ableite, dann naturalisiere ich damit eben auch eine bestimmte Arbeitsteilung, einen bestimmten Ausschluss oder eine bestimmte Vorstellung auch von Politik, eine bestimmte Ausschlüsse aus dieser Politik, eine bestimmte Grenzziehung von Öffentlichkeit und Privatheit. Genau, das heißt eben, es geht eben nicht nur darum, dass ich mit der Moderne überhaupt dieses Wissen von Geschlecht und von dieser angeblichen Geschlechterdifferenz unter Anführungszeichen verändert, sondern dass genau dieses Wissen eben herangezogen wird, um überhaupt eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung zu ermöglichen und zu legitimieren und als sinnvoll und den Körpern entsprechend zu legitimieren. Gleichzeitig, und darauf haben eben auch immer wieder viele feministische Historikerinnen, aber andere Wissenschaftlerinnen auch die Aufmerksamkeit gelenkt, wäre es eben jetzt auch falsch, so quasi das alles irgendwie als geradlinigen Prozess zu sehen, oder? Weil in diesen ganzen Zuschreibungen, also innerhalb der Zuschreibungen gibt es natürlich auch irgendwie ganz viele Widersprüchlichkeiten. Also eben Frauen sind manchmal passiv, dann sind sie aber manchmal auch irgendwie, keine Ahnung, furchtbar aggressiv, weil sie das und das und das machen. Also so, das heißt, also einerseits sind diese Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit an sich irgendwie auch von Widersprüchen durchzogen, und andererseits ist beispielsweise ja auch nicht so, dass dieser Ausschluss von Frauen aus der Öffentlichkeit hat ja dann auch nie so funktioniert, wie man das sich in dieser Herrschaftsrhetorik gedacht hat, oder? Weil Frauen waren ja trotz allem immer auch in der Öffentlichkeit präsent und sichtbar. Okay, also das sind so quasi jetzt die Skizzen gewesen zu dem ersten Teil. Der zweite Teil beschäftigt sich mir jetzt eben mit, wie denn feministische Interventionen in diese hegemonialen Konstruktionen von Wissen und Geschlecht aussehen. Und das kann natürlich jetzt auch nur eine Skizze sein, das ist eh klar, ne? Also ein wichtiger Ausgangspunkt für die Frauenforschung und später irgendwie für die Geschlechterforschung war eben erstens mal genau diese Brüche irgendwie sichtbar zu machen, auch diese Widersprüchlichkeiten in diesen Konstruktionen und zweitens überhaupt die Wissenschaft und Forschung in ihrer Vergeschlechtlichung aufzuzeigen und das, was als Objektivität in den Wissenschaften galt, als Resultat von einem Androzentrismus sichtbar zu machen. Also Androzentrismus, das hat die Mona Singer mal genannt, ist so quasi die männliche Selbstvergessenheit im Allgemeinen. Ne? Also es wird so quasi, es wird eben gerade die Vergeschlechtlichung irgendwie nicht deutlich gemacht, dass es irgendwie, dass das Allgemeine unter Anführungszeichen eben einfach eine Lebensrealität von bestimmten Männern irgendwie oder von einer bestimmten Männlichkeit, sagen wir mal so, abbildet. Das heißt, der feministischen Theorie ging es und geht es eben ganz stark immer noch um darum, diesen Mythos der Naturhaftigkeit, wie die Eva Kreisky das mal genannt hat, aufzubrechen und sich eben gegen diese Naturalisierung von Geschlecht, von Geschlechtskörpern, Geschlechterdifferenz aufzubrechen. Und es geht eben auch sehr stark um eine Kritik an der Vorstellung, dass Wissenschaft sowas wie objektive Annahmen produzieren kann. Und genau. Und drittens geht es eben auch darum, aufzuzeigen, dass Geschlecht eben eine Strukturkategorie ist und eben in diese gesellschaftliche Ordnung eben als strukturierende Logik eingeschrieben ist. Das heißt, in feministischer Wissenschaft ist es irgendwie nie nur darum gegangen, so quasi jetzt die Geschichte der Frauen dazu zu addieren oder so, sondern irgendwie ist es, also es geht eben darum, eben Geschlecht als strukturierende Kategorie deutlich zu machen. Maria Mies hat irgendwie, also das ist eine der frühen Frauenforscherinnen, die eben die Frauenforschung auch wie folgt beschreibt. Wenn Frauen anfangen, ihre Situation zu verändern, so wie es im Zusammenhang der internationalen Frauenbewegung geschieht, dann hat das Rückwirkungen auf die Forschungen, die sich mit der gesellschaftlichen Lage der Frau befassen. Das trifft insbesondere für das, was heute allgemein Women's Studies, Frauenforschung genannt wird. Women's Studies bezeichnen einfach die Tatsache, dass die Zielgruppe Frauen Eingang in den akademischen Forschungsbetrieb gefunden hat, sondern bedeutet, dass sich engagierte Frauen im Hochschulbereich mit der gesellschaftlichen Unterdrückung der Frauen insgesamt so beschäftigen, dass sie auf eine Aufhebung der Unterdrückung hinwirken. Dabei sind sie sowohl Betroffene, die diese Unterdrückung in irgendeiner Weise selbst erfahren, und gleichzeitig Forschende, die sich wissenschaftlich mit dieser Unterdrückung und den Möglichkeiten ihrer Aufhebung befassen. Also damit sind eben schon, also das ist ein sehr frühes Statement von der Maria Mies, und da sehen Sie eben, dass es noch eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Frauenforschung und Frauenbewegung gab. Aber was ich trotzdem interessant finde an dem Zitat ist, genau, dass da irgendwie drei Punkte eben drinnen sind, die ich immer noch für zentral halte für feministische Interventionen in hegemoniale Vorstellungen von Wissen und Geschlecht. Nämlich eben einerseits um die Dekonstruktion von Objektivität. Da möchte ich nur als Stichpunkt nennen, eben, also das ist dann irgendwie auch ganz viele. Also beispielsweise Sandra Harding und Donna Haraway haben dann eben den Begriff des situierten Wissens geprägt und haben damit eben ganz deutlich gemacht, dass es sowas wie eine neutrale Wissenschaft nicht geben kann, weil Wissenschaft wird von konkreten Subjekten gemacht und diese Subjekte, die leben immer irgendwo und in diese Forschung gehen immer in irgendeiner Art und Weise die Weltbilder, die Ideale und die Erfahrungen von diesen forschenden Subjekten auch ein. Das heißt, Harding und Haraway und auch Nancy Hartstock haben eben ganz deutlich gemacht, dass es immer sichtbar gemacht werden muss, wer spricht, also von welchem Standpunkt aus wird denn überhaupt gesprochen, wenn Forschung betrieben wird. Das hat dann auch so ein Echo, weil das eben auch ganz stark von Black Feminists aufgegriffen wurde, weil die dann eben so quasi wiederum auch je nachdem, wo man das jetzt verortet, also von Weißen oder Mehrheitsdeutschen oder US-Amerikanerinnen, also das war dann der Vorwurf irgendwie an die, dass es ja auch da so quasi eine verzerrte Logik gibt, weil diese weißen Forscherinnen eben auch vor allem irgendwie als weiße, also vom Erfahrungshintergrund als weiße Frau ausgehend ihre Forschung wiederum betreiben. Der zweite Aspekt, der in diesem Maria Mies-Zitat auch noch enthalten ist, ist eben, dass es auch um eine Integration von Mikropraxen so quasi geht. Also eben, es geht nicht nur in der feministischen Forschung um ein Wissen, das sich mit den großen Themen der Welt, also mit dem Staat und mit der Ökonomie im Großen so quasi irgendwie beschäftigt, sondern eben auch um Fragen des Alltags und Fragen von sozialen und persönlichen Beziehungen und Fragen von Sexualität und ähnliche Dinge. Und eben, was zum Schluss auch in dem Zitat noch angeklungen ist, ist, dass es eben zumindest am Anfang der Frauenforschung, der frühen Geschlechterforschung dann auch noch eine große Kritik an der Objektivierung von Subjekten als Forschungsgegenstand gegeben hat und dass es eben irgendwie Versuche gegeben hat und Methoden entwickelt wurden, wie beispielsweise die Erinnerungsarbeit oder so, wo man eben versucht hat, dass man eine Einheit von Forscherinnen und Beforschten hinbekommt, statt dass man so quasi diese hegemoniale Forschung von Forschung vortreibt und sagt, ich bin jetzt irgendwie die Wissenschaftlerin und beforsche Frau oder Herrn XY. Okay, soweit also quasi zu einer kurzen wissenschaftstheoretischen Verortung. Was ich jetzt noch ganz kurz machen will, aber da werden Sie wahrscheinlich jetzt alle schon mitsprechen können, nach dem kurzen Eindruck, den ich da von diesen Gruppenarbeiten bekommen habe. Was ich noch jetzt zum Schluss deutlich machen will, ist, dass überhaupt auch die Frage von, was ist eigentlich Geschlecht, sich natürlich in der feministischen Theorie oder in den Gender Studies oder in der Geschlechterforschung natürlich auch immer wieder verändert hat und sich auch immer noch verändert. Zu Beginn der Frauenforschung oder dann der Geschlechterforschung war eben ganz zentral, Sie haben das ja auch genannt, die Sex-Gender-Vorstellung, und da war eben die Idee, dass es sowas gibt wie Sex, den Körper, der ist naturgegeben, und dann gibt es Gender, das soziale Geschlecht, eben wie gesagt, das kennen Sie bestimmt alle, und eben ganz deutlich irgendwie in diesem Titel von Beauvoir, man kommt nicht als Frau zur Welt, in dem Zitat von Beauvoir, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Und die Idee von dieser Sex-Gender-Forschung war eben so quasi zu sagen, der Grund für Geschlechterungleichheit ist genau, dass die hegemoniale Wissenschaft bis jetzt immer so ein kausales Verhältnis aufgemacht hat zwischen Sex und Gender, oder? Da war ein Körper, der ist meinetwegen vielleicht durchschnittlich irgendwie schwächer und deshalb wird so quasi eine kausale Beziehung, also ist vielleicht durchschnittlich kleiner und hat vielleicht auch hat die Fähigkeit beispielsweise Kinder zu gebären und aus diesem Körper, aus dem Sex so quasi wird dann in der kausalen Art und Weise Zuschreibungen über dieses Gender abgeleitet, also eben das, was wir jetzt alles in diesen Zitaten oder so gesehen haben. Und der Einsatzpunkt von Feministinnen hier war eben zu sagen, da gibt es keine Kausalität, oder? Nur weil irgendwie eine Person A diesen Körper hat, heißt das noch lange nicht, dass diese Person A dann auch die und die und die naturgegebenen Verhaltensweisen an den Tag legen muss. Und das war unheimlich wichtig und das war so quasi eine große Befreiung, dieses Konstrukt einer Trennung von Sex und Gender, weil eben dann ganz, ganz viel feministische Forschung passiert ist, wo eben ganz viel gegenhegemoniales Wissen irgendwie produziert wurde, wo es eben darum ging, sich anzusehen, wie wird denn überhaupt dieses Gender, also wie werden bestimmte Verhaltensweisen, wie werden bestimmte Sprechweisen, wie werden bestimmte Art und Weisen miteinander zu interagieren überhaupt, wie sieht das denn alles aus? Genau, die Teresa de Lauretis fasst das eben wie folgt zusammen, also diese Produktivität dieser Sex-Gender-Unterteilung. In den feministischen Schriften und kulturellen Praxisformen der 60er und 70er Jahre war die Vorstellung vom sozialen Geschlecht, Gender als sexueller Differenz, zentral für die Kritik der Repräsentation, für neue Lesarten kultureller Vorstellungen und Erzählungen, für die Hinterfragung von Subjektivitäts- und Textualitätstheorien, für das Lesen, Schreiben und Sehen. Die Auffassung von Gender als sexuelle Differenz hat in feministischen Interventionen im Bereich des formalen und abstrakten Wissens, in den Erkenntnistheorien und den kognitiven Feldern der Sozial- und Naturwissenschaften sowie der Human- und Geisteswissenschaften Grundlagen und Rückhalt gegeben. Genau. Und dann gab es natürlich eine ganz große irgendwie Debatte da drinnen, irgendwie, wenn man sagt, okay, dieses Gender ist konstruiert, dann ist natürlich die Frage, aber wie konstruiert man das denn und lässt sich das als Prägung denken oder ist in dieser Übernahme von hegemonialen Wissensformen über Weiblichkeit und Männlichkeit, ist da auch eine Selbstaktivität drinnen und wie fällt da eigentlich Unterwerfung und auch Ermächtigung zusammen? Also das waren dann ganz lange Debatten, vielleicht sagt die Susanne Maurer ja nächste Woche da ein bisschen was dazu. Okay, also Sex-Gender, das war eine Form, so quasi irgendwie in diese hegemonialen Vorstellungen von Geschlecht und Wissen zu intervenieren. Und das war wichtig. Gleichzeitig aber ist eben genau diese Sex-Gender-Unterscheidung der Ausgangspunkt von der Kritik, nicht nur von Judith Butler, sondern man vergisst immer, dass auch Leute noch vor Butler waren, auch beispielsweise von Monique Wittig, die eben deutlich gemacht hat, dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass dieses Sex schon naturgegeben ist, sondern sowohl Wittig und Butler greift das dann auf und entwickelt das dann weiter und führt eben diesen Begriff der heterosexuellen Matrix ein und macht eben deutlich, dass diese dass eben also das Wissen oder auch das gelebte Wissen und die Praxen, dass wir denken und fühlen und leben und tun, als ob dieses Sex naturgegeben wird, bezeichnet Butler eben als Effekt von dieser heterosexuellen Matrix. Und damit ist eben Wittig und so hat das auch schon gemacht, aber damit macht eben Butler auch deutlich, dass Heterosexualität nicht nur nicht nur eine sexuelle Praxis oder Vorliebe oder wie auch immer ist oder so, sondern eben, dass es eine strukturelle Logik hat, die eben Menschen überhaupt erstmal in diese Zweigeschlechtlichkeit hinein zwingt auch. Ne? Also, langes Zitat mit vielen Auslassungen von Judith Butler. Also wenn also das Geschlecht, Sex, selbst eine kulturell generierte Geschlechterkategorie, Gender Category ist, wäre es sinnlos, die Geschlechtsidentität, Gender, als kulturelle Interpretation des Geschlechts zu bestimmen. Also da bezieht sie sich eben auf diese Sex-Gender-Trennung, also da eben, wo die Feministinnen gesagt haben, man kann ohnehin nichts ableiten aus dem Sex und Butler dreht das eben nochmal weiter und sagt, okay, wenn man ohnehin nichts ableiten kann, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, an dieser Trennung festzuhalten. Zitat weiter, die Geschlechtsidentität darf nicht nur als kulturelle Zuschreibung von Bedeutung an ein vorgegebenes anatomisches Geschlecht gedacht werden. Vielmehr muss dieser Begriff Geschlecht auch jenen Produktionsapparat bezeichnen, durch den die Geschlechter Sexes selbst gestiftet werden. Demnach gehört die Geschlechtsidentität, Gender, nicht zur Kultur wie das Geschlecht, Sex zur Natur. Die Geschlechtsidentität umfasst auch jene diskursiven kulturellen Mittel, durch die eine, Zitat, geschlechtliche Natur oder natürliches Geschlecht als der Kultur vorgelagert oder als politisch neutrale Oberfläche hergestellt und etabliert wird. Okay, wenn man es vorliest, ist es noch komplizierter, als wenn man es selbst liest. Aber also, worum es eben geht, ihr geht es genau um jenen Produktionsapparat. Also sie möchte eben mit diesem Begriff der heterosexuellen Matrix diese Produktion von zweigeschlechtlichen Subjekten eben deutlich machen. Und damit macht sie eben deutlich nochmal, dass Heterosexualität eine strukturierende Logik ist in der Art und Weise, wie wir unsere Körper wahrnehmen und wie wir überhaupt zu Subjekten werden. Okay, dann als dritten Strang möchte ich noch irgendwie aufgreifen, dass etwas, was jetzt so quasi in den deutschsprachigen Zusammenhängen irgendwie als neues Paradigma mit Fragezeichen irgendwie diskutiert wird, was aber eigentlich ein ganz altes Paradigma ist, nämlich das Konzept der Intersektionalität. Und weil eben schon ganz, ganz lange vor allem Black Feminists, aber auch lesbische Frauen deutlich gemacht haben, dass eben Geschlecht nicht nur, also als einzelne Kategorie oder ja genau, also dass Geschlecht nicht als abgetrennte Kategorie von anderen Kategorien, also eben wie Race oder Sexualität oder Klasse gedacht werden kann, sondern eben dass es miteinander verwoben ist. Und dieser Ansatz der Intersektionalität schließt an den Ansatz der Triple Oppression an. Da war eben die Idee, dass es Race, Class und Gender gibt, die aber so quasi als Triple nebeneinander stehen und dass es so quasi eine addierende Logik wäre. Und dann macht der Begriff der Intersektionalität von Kimberly Crenshaw eben deutlich, dass es eben wie eine Überkreuzung ist. Ne? Also dass man nicht eine Triple Oppression, so 1, 2, 3 nebeneinander hat, sondern dass es irgendwie, dass sich Geschlecht und Race und Klasse und Ability und Sexualität miteinander durchkreuzen und dass deshalb eben Unterdrückung nicht nur additiv wirkt, sondern eben, dass man ja zu keiner Zeit nur eine Frau ist und dann bin ich nur weiß und dann bin ich nur XY oder so, sondern ich bin das immer gleichzeitig. Okay, also diese Diskussion hat eben jetzt auch nochmal eine neue Form von, oder hat auch nochmal irgendwie neues Licht auf die Frage geworfen, wie denken wir eigentlich über Geschlecht nach, weil eben das natürlich alles, oder ich fange jetzt nochmal anders an, genau, dann gibt es irgendwie jetzt im deutschsprachigen Raum auch in Berlin wurde das vor allem irgendwie diskutiert, im Umkreis von der Gabriele Dietze und der Katharina Waldenbach, eben Geschlecht als also nicht als intersektional, sondern als interdependent zu fassen, weil eben die Kritik war so quasi an der Intersektionalitätsvorstellung, dass man, also wenn Sie sich jetzt wieder diese Straßenkreuzungen vorstellen, dann ist es ja so quasi hier, also bevor man sich trifft, also bevor sich die Kategorien treffen, würde dieses Modell der Intersektionalität unterstellen, hier gibt's Race, das ist alleine, und hier gibt's Geschlecht, das ist auch allein, und an der Kreuzung treffen sie sich erst. Und der Vorschlag mit dem Begriff der Interdependenz ist jetzt eben zu sagen, wir können das nicht als Kreuzungen denken, weil das ist immer schon, also es gibt nie irgendwie nur Geschlecht, ohne nicht auch schon Race und andere Kategorien noch damit dran zu haben. Also Sie sehen auch diese Intersektionalität, da wird eben ganz viel auch diskutiert, wie lässt sich denn diese Verwobenheit und dieses Ineinanderlaufen von verschiedenen Kategorien denken. Also das wird eben heftig kritisiert, und heftig wird auch kritisiert, dass man natürlich jetzt in der deutschen, also vor allem in der deutschen oder in der deutschsprachigen, Entschuldigung, Geschlechterforschung jetzt tatsächlich so einen Hype feststellen kann über diese Intersektionalität. Aber wenn man sich fragt, wer das eigentlich macht, sind das ja dann vor allem wieder sehr viele weiße Geschlechterforscherinnen, die auch einen bestimmten Class-Background haben. Also so, Sie sehen eben, diese Intersektionalität und Interdependenz-Diskussionen sind auch sehr lebendig und sehr, sehr kontrovers auch. Genau, das ist, Entschuldigung, das ist ein Zitat noch zu den intersektionalen oder interdependenten Ansätzen. Wir müssen anerkennen, dass Frausein sich nicht vom Kontext, in dem man eine Frau ist, isolieren lässt. Und dieser Kontext ist bestimmt durch Rasse, unter Anführungszeichen, Klasse, Zeit und Ort. Wir müssen anerkennen, dass nicht alle Frauen dasselbe Geschlecht, Gender haben. Okay, also was ich irgendwie deutlich machen wollte mit diesen drei Strängen oder so, dass natürlich auch innerhalb der feministischen Theorie und der Geschlechterforschung oder der Gender Studies überhaupt nicht klar ausgemacht ist, was jetzt irgendwie als Wissen von Geschlecht brauchbar ist. Und dann hat das natürlich immer einen ganzen Rattenschwanz von politischen Implikationen und so. Also da gibt es irgendwie in diesen Versuchen, in hegemoniale Denkformen von Geschlecht zu intervenieren, gibt es eben auch innerhalb der feministischen und der Gender Studies große Debatten und auch heftige Kontroversen. Nichtsdestotrotz würde ich zumindest drei Punkte irgendwie Ihnen noch gerne mitgeben, die ich so quasi als Dach von oder als Anspruch von der feministischen Wissenschaft und von der feministischen Wissenschaft Punkt sehen würde. Also erstmal eben gibt es dieses erkenntnistheoretische Interesse, das ich gern im Anschluss an Eva Kreisky als methodische Inversion bezeichnen möchte. Also es geht nämlich genau darum, also quasi diese geschlechtsneutralen Halbwahrheiten, die eben über Jahrhunderte hinweg auch Wahrheiten irgendwie waren, sichtbar zu machen. Also was ich damit kompliziert sagen wollte, ist, dass es eben darum geht, Geschlecht sichtbar zu machen, oder? Und also eben, wenn man das ernst nimmt, oder dass wir in dieser Gesellschaft als geschlechtliche Subjekte leben, dann müssen wir eigentlich ununterbrochen diese Frage von Geschlecht als strukturierende Logik auch mitdenken. Und wenn man so quasi, Demokratietheorie oder Öffentlichkeitstheorien schreibt und das jenseits von Geschlecht denkt, dann hinkt man da so quasi eigentlich, also eben wie Eva Kreis gesagt, bleibt man letztendlich in einem vorwissenschaftlichen Denken verharrt, weil man so quasi nicht nicht die Wirklichkeit abbildet, wie sie denn ist, oder? Also weil wir leben eben nun mal in Gesellschaften, die durch Geschlechterverhältnisse strukturiert sind. Zum Zweiten ist das Ziel eben von feministischer Wissenschaft, Begriffe zu erweitern und Konzepte und Theorien eben zu erweitern, indem eben Geschlecht als analytische Kategorie mit einbezogen wird. Also eben ganz deutlich ist das beispielsweise am Alltag, oder Alltag galt ganz lang zum Beispiel nicht als bedeutsam für die Wissenschaft, weil man irgendwie gedacht hat, ja, also das hat nichts, also warum soll man da irgendwie so quasi irgendwie großartig Forschung betreiben? Und das wäre zum Beispiel ein Bereich, den die feministische Theorie da irgendwie auch in die Universitäten versucht zu holen. Und der dritte Punkt ist das mit feministischer Wissenschaft zumindest irgendwie auch ein normativer Anspruch verbunden ist oder dass es auch darum geht, irgendwie vielleicht neue Konzeptionen des Politischen zu denken, eben also durch diese Verwobenheit von früher Frauenforschung und Frauenbewegung, die ja dann, also die in vielen, also teilweise ja auch irgendwie natürlich nicht mehr so eng ist oder so, aber quasi die feministische Wissenschaft hat ja begonnen irgendwie mit einer Kritik an Macht- und Herrschaftsverhältnissen qua Wissenschaft und deshalb irgendwie ist so quasi dieser normative Anspruch zu sagen, okay, wir machen aber auch diese Wissenschaft, um vielleicht gegenhegemoniale Konzepte von Geschlecht, von Wissen, von Beziehungen, von Gesellschaft zumindest denkbar zu machen. Okay, und wie das alles gehen soll oder so, das ist natürlich sehr kontrovers und ob man dann irgendwie eben, also ob man sich dann den Sex-Gender-Strängen anschließt oder ob man mit dekonstruktivistischen Verständnissen arbeitet oder mit interdependenten oder intersektionalen, das ist, das hat natürlich dann irgendwie große Konsequenzen für die Art und Weise, wie man eben die Analysen und Kritiken macht, das ist klar und eben, das bringt mich jetzt auch schon zur Ringvorlesung, was eben, also das soll ja so quasi auch der Gegenstand der Ring, oder nicht der Gegenstand, aber das soll irgendwie die Ringvorlesung auch deutlich machen, dass es eben, also das ist eben eine interdisziplinäre Ringvorlesung, das sind verschiedene Disziplinen von verschiedenen Wissenschaftlerinnen, eben dieser Zusammenhang von Geschlecht, Macht und Wissen natürlich eben unterschiedlich diskutiert wird und unterschiedlich analysiert wird und das werden Sie eben auch sehen, dass sich teilweise irgendwie die Vorträge gut ergänzen werden und teilweise werden die irgendwie fundamental irgendwie ganz andere Positionen vertreten. Genau, aber wenn Sie irgendwie sehr oft kommen, dann können Sie ja selber sich dann irgendwie am Ende der Lehrveranstaltung dann vielleicht auch irgendwie nochmal irgendwie dazu zu diesen Kontroversen oder so verhalten. Genau, okay, also das war jetzt irgendwie erstmal so die Einführung, um das alles so ein bisschen einzubetten. Genau, gibt es jetzt erstmal noch Fragen? Genau, da wünsche ich Ihnen noch einen guten Semesterstart und eine schöne Ringvorlesung.